Hallo und herzlich willkommen zum heutigen News-Podcast über den Mai 2011. Wir wollen einmal die News des vergangenen Monats Revue passieren lassen und neben mir dabei ist auch noch Marcel. Hallihallo. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit ein paar interessanten News an. Da haben wir gleich mal eine Rückmeldung über unseren Podcast auf iTunes erhalten von Time 2K1LL. Da bedanke ich mich recht herzlich für die 5 Sterne und den Kommentar und weise auch generell nochmal darauf hin, dass wir für jede Rückmeldung auf iTunes oder auch bei uns in den Kommentaren sehr dankbar sind, da wir auch dadurch Rückmeldung erhalten, wie unsere Arbeit ist, was wir verbessern müssen und wo wir noch ansetzen können. Ja, zweiter Punkt, den ich allgemein noch ansprechen wollte, ist das User-Treffen am 28. Mai 2011, das ich auch letztes Mal schon angekündigt hatte. Das war natürlich wie immer genial und ja, es war höchst interessant. Ich glaube, 26 Benutzer aus dem Forum, Wiki und Newsblog waren da. Wobei ich war neben Christoph der Einzige, der aus dem Wiki da war und auch der Einzige aus dem Newsblog, der anwesend war. Ja, wie auch sonst natürlich alle Hörer recht herzlich dazu eingeladen, beim User-Treffen mal dabei zu sein. Das nächste findet jetzt am Samstag der Frankfurter Buchmesse statt. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne mal in den Kommentaren bei uns melden oder auch generell, wenn ihr da Interesse habt, nehmt Kontakt zu uns auf und ihr könnt uns dann auf jeden Fall treffen. Wir haben dann einen festgelegten Platz, den ich dann auch wieder wie gehabt über Twitter und Facebook veröffentlichen werde, sodass ihr dann uns erreichen könnt, wenn ihr uns treffen wollt. Dann machen wir weiter mit den News zum Wiki. Da findet immer noch vom 3. bis zum 6. Juni 2011 das Qualitätsoffensiven-Wochenende statt, das ich letztes Mal schon angekündigt habe, dass jetzt ja ziemlich zeitnah schon bald abgelaufen ist. Ich hatte leider keine Zeit, da mitzuwirken, oder ich werde keine Zeit haben, da mitzumachen, da ich zu der Zeit in Kopenhagen sein werde. Also wenn ihr den Podcast gehört habt, bin ich derzeit in Kopenhagen und werde dort mal nach ein paar Manga auf Dänisch gucken, was sich denn da so ergattern lässt. Die zweite News über das Wiki sind die neuen Kategorien für die Bilder, die jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv ausgearbeitet wurden. Da haben wir jetzt eine neue gute Ordnung und man merkt auch, dass da sehr viel Aufwand dahinter steckt. Zum Beispiel könnt ihr jetzt gucken, wenn ihr ein Bild aus einer bestimmten Episode sucht, haben wir jetzt für jede Episode eine eigene Kategorie, wo ihr dann Bilder dazu findet. Also zum Beispiel für Episode 345, da sind glaube ich über 20 Stück drin. Also wenn ihr ein Bild dazu sucht, wenn ihr einen Artikel über einen Charakter schreiben wollt, der zum Beispiel in der Episode auftaucht, könnt ihr da gerne nachgucken. Und das macht das Ganze auch viel einfacher, da Bilder nicht immer doppelt und dreifach hochgeladen werden. Genau, dann machen wir weiter mit dem Forum. Da läuft ja immer noch der zweite Charakter-Contest, zu dem wir auch schon 2 Podcasts veröffentlicht haben. Subaru Okia ist ja leider schon in der Vorrunde rausgeflogen und derzeit läuft dort das Halbfinale. Mein Favorit ist jetzt Kogoro Mori, der Meisterdetektiv schlechthin, muss jetzt hier Subaru Okia vertreten und dann auch der Meister des Charakter-Contests werden. Hoffe ich doch sehr, dass er es schafft. Das hoffe ich auch, ja. Aber im Moment ist es ja sehr schwer, dass er gegen Conan da ankommen muss. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ist die Wahl wahrscheinlich auch schon entschieden. Also mal schauen. Ja, dann noch ein paar News zu unserem Newsblog. Da gab es ja 2 Conan-Casts, wie ich mir noch schon leicht angedeutet hatte. Erst einmal einen zum zweiten Charakter-Contest. Da haben wir ein Update gemacht über die Achtelfinalbegegnung. Und werden dort auch noch einen nachreichen, wenn dann die letzte Begegnung gelaufen ist, werden wir noch einmal zurückschauen, was denn im Charakter-Contest passiert ist und vielleicht auch für mal einen Vorspann auf die dritte Runde geben, die dann ja im nächsten Jahr stattfindet, wieder am 4. Mai starten wird. Und der zweite Podcast, den wir veröffentlicht haben, das war ein Kommentar zu Film 14, wo wir uns den Film 14 angeschaut haben und dann ein paar Kommentare dazu abgegeben haben. Ihr könnt euch den gerne anhören, zeitgleich mit dem Film starten und der ist, wie ich finde, sehr gelungen und ich würde auch gerne mal von euch wissen, ob ihr denn solche Kommentare gern hättet oder ob ihr lieber solche Standard-Podcasts, wie wir sie jetzt hier machen, bevorzugt. Das würde mich mal sehr interessieren, da es ja auch das erste Mal ist, dass wir so eine gewagte Aufnahme gemacht haben. Und ansonsten kann ich dazu noch sagen, dass es für mich immer noch fraglich ist, wo denn die Fliege herkommt, aber sie ist auf jeden Fall da. Alle Hörer, die den Kommentar schon gehört haben, werden wissen, was es mit der Fliege auf sich hat. Wo wir dann gerade schon bei Film 14 sind, der wurde ja auch jetzt letzten Monat in Deutschland veröffentlicht. Ich finde die DVD sehr gelungen, also ich habe mir die DVD gekauft, die Blu-ray habe ich mir leider nicht zugelegt und ich muss mich dann nochmal recht herzlich bei Kase fürs Übersetzen des Films bedanken, das ist sehr gut gemacht und Ja, ich hab's nicht so mit Rankings, aber er ist bei mir auf jeden Fall in den Top 5 der besten Filme überhaupt. Mal schauen, was dann Film 15 da machen wird. Und insgesamt kann ich dem Film also 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Den fünften gibt's nicht, weil Kaito Kid ja irgendwie ein bisschen wenig dabei war. Und auch das mit der Organisation, die dann da auf dem Luftschiff war, das war doch ein bisschen unrealistisch, aber sonst super Film, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, da kann ich mich noch anschließen. Also, ich hätte jetzt auch wahrscheinlich 4 von 5 gegeben. Der zweite Punkt in der Kategorie Anime in Deutschland ist die Tatsache, dass Viva bisher noch nicht angekündigt hat, Detective Conan zu senden, dafür aber zwei andere Serien in ihr Programm aufgenommen hat. Das ist zum einen Naruto und eine andere Serie, mir fällt der Name gar nicht ein, die in Deutschland ihre Erstausstrahlung feiern wird. Über die Tatsache, dass Viva jetzt doch kein Detective Conan sendet oder noch nicht angekündigt hat, was zu senden. Ja, ich habe mir da auch bisher keine großen Hoffnungen gemacht, dass da überhaupt irgendwas kommen wird, aber ja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben und es kann ja noch sein, dass sich Viva vielleicht doch noch dazu durchringt, Detective Conan auszustrahlen, wer weiß. Ist natürlich schade für alle, die jetzt gehofft hatten, dass Detective Conan gleich angekündigt wird und es jetzt doch nicht kam. Ja, ich persönlich hatte jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass Viva Detektiv Conan ausstrahlen wird als Anime, sondern eher auf, ja, bewährte Titel beziehungsweise also ältere Titel zurückgreifen wird, beziehungsweise Titel, die schon mal auf Viva laufen. Von daher war es für mich jetzt auch nicht so überraschend. Ist natürlich aber schade, dass Detektiv Conan zurzeit gar nicht ausgestrahlt wird und ja, man kann jetzt vielleicht höchstens noch hoffen. Also die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich am größten, dass in nächster Zeit irgendwann der 14. Film vielleicht noch auf RTL 2 läuft. Aber ansonsten, ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt hier. Dann läuft der Film um 6 Uhr morgens am Sonntag. Das will ich, glaube ich, auch nicht. Mal schauen. Also man weiß ja nicht, wie sich das da entwickelt mit den Animes auf RTL 2, ob das jetzt da am Sonntag bleibt oder ob das jetzt doch wieder ganz gut ankommt. Muss man mal schauen. Also ich würde sagen, entweder sie verlängern ihr Programm oder sie verschieben das doch wieder auf die Woche. Da sind die Quoten ja derzeit sehr schlecht, wenn man sich jetzt mal so anguckt mit irgendwelchen Wiederholungen von irgendwelchen lustigen Serien. Das läuft da, glaube ich, nicht. Ich glaube, jeder, der nachmittags auf RTL 2 schaltet, der will da auch Anime sehen. Also, das war bisher immer so die letzten 10 Jahre, denke ich mal. Und das wird auch immer noch so bleiben. Und da wundern sich ja schon viele, warum dann auf einmal kein Anime mehr kommt. Und die werden dann sich auch nicht diese komischen Serien angucken, wo dann die 10. Wiederholung läuft, sondern da wahrscheinlich eher auf einen anderen Sender umschalten. Naja, RTL 2 wird das schon richten. Die andere Serie war übrigens noch Tsubasa Chronicle, die dann auch jetzt auf Viva laufen wird, neben Naruto. Ja, dann kommen wir zur Kategorie Anime in Japan, da beim Manga in Deutschland erst diesen Monat wieder etwas los sein wird, wo ihr dann in einem speziellen Themenpodcast was zu hören werdet und auch natürlich im kommenden News-Podcast. Daher machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Anime in Japan. Da gab es ja eine spezielle Werbeepisode, die da heißt Detective Conan vs. Wu. Wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, dann entschuldige mich jetzt hiermit dafür. Ich bin kein Japaner. Wu wird übrigens mit W und dann drei O's geschrieben, weil ich das richtig hier stehen habe. Und ich muss sagen, dass ich solche Werbemaßnahmen eigentlich gar nicht schlecht finde, auch wenn das natürlich eher weniger mit Detective Conan zu tun hat und die da irgendwie alle reingepackt wurden. Aber finde ich nicht schlecht und gebe dementsprechend auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen für diese kleine schöne Werbeeinlage. Ja, also ich find's auch auf jeden Fall eine nette Idee, mal überhaupt einen Anime, also so als Werbung zu machen. Also als Werbemaßnahme habe ich vorher noch nie so gesehen. Aber ich glaube, das waren jetzt so 6 oder 7 Minuten. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich fand's originell, aber es war nicht so unterhaltsam. Also es hat sich angucken lassen, aber es war jetzt nicht sonderlich spannend oder so. Es wurde irgendwie für einen Fernseher, glaube ich, geworben. Ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich es geguckt habe. Naja, also vielleicht, wenn ich es nach Episodenmaßstäben bewerten müsste, würde ich vielleicht so 1 bis 2 Detective Boys Abzeichen geben, aber es ist einfach nett, dass es sowas mal als Werbung gibt. Ja, natürlich. Und ich glaube, das waren auch noch weniger als 6, 7 Minuten. Ich glaube, 5 oder 4 nur. Und da wurde auch in der Tat für einen Fernseher geworben. Also der Fernseher heißt Wu. Dann ermittelt eben Detective Conan gegen den Fernseher, so praktisch. Woher denn Kogoro weiß, dass er die eine Serie da gesehen, oder das Ende der Serie, glaube ich, da kennt. Den Mörder. Ja, der hatte da irgendwie komische Features, glaube ich, dieser Fernseher, dass man das in einem anderen Raum war. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt verrätst du schon wieder alles. Gibt's ja gar nicht. Oh nein. Egal, machen wir einfach weiter mit dem dritten Realfilm, aus dem jetzt eine neue Serie hervorgeht. Genau. Also am 7. Juli wird die Realfilmserie, die erste Realfilmserie zu Detektiv Conan anlaufen in Japan. Und zwar wird die immer so gegen Mitternacht ausgestrahlt werden. Also ganz genau beginnt sie um 23:58 Uhr, wer es wissen will. Und die erste Episode soll eine Länge von 40 Minuten haben. Also ich gehe davon aus, dass die Episoden danach die gleiche Länge haben. Und ja, also es sind die gleichen Schauspieler wie im dritten Realfilm, den ich eigentlich ganz okay fand. Nicht sonderlich gut, aber also ein bisschen unrealistisch. Er hatte seine guten Stellen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und werde, denke ich mal, auf jeden Fall reinschauen. Mindestens in die erste Episode. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde mal anschauen, wenn die dann auch mit Untertiteln rauskommen. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ich habe ja die Realfilme alle noch nicht gesehen. Werde mir das auf jeden Fall noch mal antun und dann Ah, auch mal ich da noch keinen. reinschauen. Ah, du hast noch gar keinen gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe beim ersten in die ersten 10 Minuten reingesehen und das wurde mir dann irgendwie ein bisschen zu komisch und habe ich wieder ausgemacht. Aber ich muss da auf jeden Fall noch mal alle Filme anschauen. Also den Fall fand ich nicht schlecht und ich will da noch mal sehen, wie das dann ausgeht. Ich glaube, war eigentlich der erste Realfilm der beste Realfilm oder wie siehst du das? Uff, also ich fand wahrscheinlich den zweiten noch am besten. Also den dritten, da fand ich gut, dass der Schauplatz mal ein anderer war, also so ein Dorf. Im ersten war es ja relativ langweilig, irgendwie auf so einem Schiff und später in so einem Hotel und so. Und im zweiten Film war es nur in dem Hotel. Und dafür war es jetzt im dritten sehr angenehm mit so einem mystischen Dorf und alter Kultur. Aber dafür hat mir, was mir gar nicht gefallen hat, war im dritten Realfilm so die Charakterumsetzung. Also Eri, Rans Mutter, war sehr, also übertrieben komisch dargestellt. Also eigentlich ist sie ja eher streng und so und ernst. Und auch Shinichi und Ran sind. Vor allem Shinichi hat sich ein bisschen komisch benommen manchmal, so dass er den anderen Angst eingejagt hat und so. Und auch die Kameraeinstellung war manchmal komisch und man hat gemerkt, dass der Kameramann so auf der Szene rumgelaufen ist und es war nicht so gut geschnitten. Aber das Rätsel war diesmal ganz gut, aber ich fand es dann sehr unlogisch am Ende. Also hätte es so im Manga, denke ich, nicht gegeben, die Erklärung. Ach so, also haben alle Realfilme ihre positiven und negativen Seiten, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Genau, ja. Also empfehlen würde ich wahrscheinlich am ehesten den zweiten, aber sie haben alle einfach nicht das Feeling, denke ich, vom Anime. Und es ist auch sehr schwer, das natürlich hinzubekommen mit Schauspielern. Und das Budget ist, denke ich, auch nicht sehr hoch für diese Filme. Also von daher sollte man nicht mit zu großen Erwartungen daran gehen. Werden wir mal schauen, was denn aus der Realfilmserie jetzt wird. Ja, dann kommen wir von realen Schauspielern zu den echten Manga-Figuren, beziehungsweise die Anime-Umsetzung davon, nämlich mit der Episode 614, was ja die erste Folge vom Tagebuch gespielten Geheimnis war. Die habe ich mir auch direkt live angesehen und finde es eigentlich eine annehmbare Umsetzung des Mangas, also habe keine großen Kritikpunkte entdeckt und kann da auch getrost 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Ist eben eine normale Durchschnittsepisode, wie auch der zweite Teil davon, was dann die Episode 615 war. Ich fasse einfach mal zusammen, beide sehr solide gemacht, also 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, und danach ging es ja weiter mit Episode 616. Wahrscheinlich dem meisterwartetsten Fall des Jahres, kann ich mal so davon ausgehen. Und zwar heißt die Episode Die Offenbarung von Holmes, der Schüler von Holmes übersetzt. Das ist der erste Teil von dem vermutlich sechsteiligen London-Fall. Also es könnten noch mehr Episoden werden, aber es werden wahrscheinlich sechs, also dem letzten Titel nach. Und ich finde die Umsetzung des ersten Teils sehr gelungen. Und zum Fall allgemein, also es ist natürlich ein Fall in London und dadurch, dass es Conans erster Fall im Ausland ist, also in New York zähle ich jetzt nicht wirklich dazu, weil das war einmal eine Rückblende und dann mit Shinichi. Also dafür ist es allein schon ein sehr hoch erwarteter Fall. Und das Setting ist natürlich auch sehr schön, dass es mal in London ist und man andere Kulissen hat, dass die Leute Englisch sprechen. Und ich muss auch dazu sagen, die englischen Sprecher hier gefallen mir sehr gut. Also man hört ein bisschen raus, dass es bei den Japanisch sprechenden, die gleichzeitig Japanisch sprechen, die Charaktere, dass die so einen deutlichen Akzent haben. Aber die haben wohl alle Sprachtraining bekommen, also Aussprachetraining für die englische Sprache. Und es klingt, finde ich, alles eigentlich sehr ordentlich, vor allem für Anime-Verhältnisse. Und auch, dass die Untertitel beibehalten wurden, also dass nicht auf einmal alle Engländer Japanisch sprechen, sondern dass es sinnvoll eingesetzt ist, also dass die Untertitel behalten werden bei englischer Sprachausgabe, ist sehr gut gewählt, finde ich, wie im Manga also. Und auch die Musik hat mir sehr gut gefallen. Und der Höhepunkt bei der Musik war für mich jetzt zum Beispiel in der Episode, als das Sherlock Holmes Museum gezeigt wurde. Da hat wieder so ein Titel eingesetzt, den ich irgendwie lange nicht gehört habe. Den fand ich auch sehr schön. Und auch am Ende beim Rätsel, als Conan mit Professor Agatha die Zeilen durchgegangen sind, diese ja, spannende Musik war schön. Und das Rätsel ist auch mal was Schönes, also dass es wieder so eine Ankündigung in Versform gibt, wo man die einzelnen Verse aufschlüsseln muss, was damit gemeint ist hinter diesen, mit diesen Wörtern. Und dass damit dann in Wirklichkeit, das ist ja jetzt schon klar, so ist es kein Spoiler, dass damit Schauplätze in London gemeint sind, die dann Conan versucht rauszubekommen. Und dort wird eben irgendwo ein Mord geschehen. Also muss Conan es versuchen zu verhindern. Das ist mal wieder was Schönes in Abwechslung zu den normalen Mordfällen und so, dass es mal wieder einen Code zu entschlüsseln gibt. Und natürlich sollte man noch erwähnen, der Zeichenstil ist auch sehr schön gelungen. Was man da vielleicht kritisieren könnte, ist an einer Stelle das Farbdesign, und zwar von Shinichis Oberteil, das rosa ist, was mir jetzt persönlich eigentlich beim ersten Gucken gar nicht aufgefallen ist, muss ich zugeben. Und es ist jetzt zum Beispiel das Cover zu Band 72, dem japanischen, rausgekommen. Und da sieht man Shinichis Oberteil in grün. Also Gosho wollte es wohl in grün haben, aber die Anime-Produzenten haben sich dafür entschieden, es rosa zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Na gut, also es ist mein einziger kleiner Kritikpunkt neben, dass diese Diana Kingston nach Japan kommt und Kogoro, Ran, Conan und Professor Agatha eben nach London einlädt. Das fand ich ein bisschen, also es sah so ein bisschen gestellt aus, als wäre Diana Kingston nur da, um die eben nach London zu holen, nur weil sie ihre Katze gefunden haben. Ja gut, sie ist eine reiche Frau, von daher kann sie es finanzieren, aber ich halte es ein bisschen für unrealistisch. Aber es ist noch irgendwie verzeihbar, weil es ja auch ein Anime ist und ja, so viele andere Gründe hatte Gosho jetzt vielleicht nicht, die nach London zu bringen. Als er das Manga-Kapitel rausgekommen ist, da haben auch alle spekuliert. Also das war vielleicht der Hauptgrund dafür, dass das vielleicht doch mit der Organisation zu tun haben könnte, weil ja auch London so abseits von Japan ist und dann vielleicht etwas mit Aihabara passieren könnte und die vielleicht Conan da weglotsen wollten oder so. Da gab es beim Manga schon ganz viele Spekulationen, aber ich muss dir hier recht geben, dass es im Anime doch ein bisschen komisch umgesetzt war. Und das auch mit ihrer, vor allem ihre Stimme, die mochte ich auch gar nicht. Ich glaube, es war die einzige von den Stimmen, die ich nicht gerne anhören mag. Die war ein bisschen quietschig und Ach so, vom Klang meinst du nicht? ja, genau, die war ein bisschen komisch. Ja, ich fand es ja auch beim ersten Mal ein bisschen komisch, aber ich habe mich dann daran gewöhnt und finde jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Ach so, und was man noch erwähnen könnte, ist, dass es ab bei dem Ending, ab dieser Episode eben neue Szenen gibt, und zwar vor der Rückblende. Da sieht man dann Ran, wie sie am Strand entlang läuft und so ein Glas findet, das mit einem Korken versehen ist. Das öffnet sie und dann kommt da so ein geisterhafter Conan raus. Also davor war es ja nur Ran und Conan auf einem Skateboard, sowohl vor als nach der Rückblende. Und dadurch, dass es jetzt diese neuen Szenen gibt, ist die Rückblende jetzt auch angenehm kürzer, also nicht mehr so lang. Und deswegen würde ich die Wertung für das Ending nochmal ein bisschen aufwerten von ein Detective Boys Abzeichen auf 2. Eben weil auch das Lied in Ordnung ist und also es ist zwar immer noch sehr merkwürdig da, dass Conan da irgendwie aus so einer Flasche rauskommt, wie Flaschenpost irgendwie oder als Geist. Ich weiß nicht genau, was sich da die Anime-Produzenten wieder bei gedacht haben, aber es ist auf jeden Fall besser animiert als das mit dem Skateboard. Es sieht schöner aus und ich finde es nicht ganz so abwegig. Ach so, und Episode 616 insgesamt gebe ich doch 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Eben weil es dieses London-Setting ist, was Großes. Und bis auf den logischen Fehler da mit Diana Kingston, na eigentlich ist es ja kein Fehler, was ist nicht so schön gemacht, habe ich gar nicht zu kritisieren groß. Doch, doch, doch. Wenn ich hier mal die Manga-Umsetzung kritisieren darf, dann kann ich hier nur 4 von 5 Detective Boys-Zeichen geben, eben genau wegen des Anfangs. Das fand ich da doch ein bisschen komisch und von daher möchte ich nicht die volle Punktzahl geben, also die volle Detective Boys-Abzeichen-Anzahl. Neben Diana Kingston fand ich natürlich alle London-Charaktere super umgesetzt. Ich habe mich dann immer richtig gefreut, als ein neuer da aufgetaucht ist, so wie der Bruder von Minerva Glass und auch Minerva Glass selbst und der Tennisspieler oder der Tennistrainer. Das war immer super und die sahen auch perfekt aus, eben bis auf natürlich Shinichis Aussehen. Das hat mich dann auch ein bisschen gestört. Immer vielleicht eine angenehmere Farbe wählen sollen. Und auch sonst war ich das Englisch gar nicht mal so schlecht. Ich habe da nichts zu kritisieren. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber kein besseres Englisch kann, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Was ich da ein bisschen komisch fand, war ja doch, dass sie teilweise immer ein bisschen so Rondon ausgesprochen haben, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es eben Japaner sind. Da, ja, möchte ich jetzt über nichts kritisieren, wie schon gesagt. Ach so, Love. meintest du jetzt die englischen Sprecher, die London gesagt haben, oder die japanischen? Waren da englische Ja. Sprecher dabei? Ich denke mal, ach, die Ja, also da von den waren. Charakteren, die in Ich habe auch England nochmal sind. im Ending nachgeschaut. Da sind ein paar englische Sprecher auf jeden Fall dabei, ja. Also bei Minerva Glass. Die ja Ah. dann in der nächsten Episode kommt. In der Episode hatte sie nur irgendwie so ein Räuspern oder ich weiß nicht was von sich gegeben und war trotzdem im Ending aufgelistet als Sprecher. Das war lustig. Aber Diana Kingston war auf jeden Fall eine englische Sprecherin. Ich glaube, der Typ im Museum auch noch, der nur Sit Down oder Of Course gesagt hat oder sowas. Ja, und dann noch einer, glaube ich. Ich War glaube auf jeden auch, Fall. dass die normalen Charaktere einen anderen englischen Sprecher hatten. Auf jeden Fall einer, da ist mir es aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber da hat auf jeden Fall jemand einen anderen Sprecher, als sie immer Englisch gesprochen haben. Vielleicht kann da einer kein Englisch und so, also ist aber auch egal. Das tut ja jetzt hier nicht zur Sache. Fand ich das Rondon ein bisschen komisch, das ist ja aber jetzt egal. Und Ja, bei App. na und auf Japanisch heißt es wahrscheinlich auch Rondon, also da wird es so ausgesprochen. Ja, kann schon sein. Bei Episode 617, also der zweiten Episode zum London-Fall, da fand ich den Zeichenstil, auch wenn ich ein Laie bin, der war einfach nur grausam und der sollte auf jeden Fall sofort wieder abgeschafft werden, beziehungsweise die anderen Zeichner sollten mal wieder ans Werk. Vor allem bei Ja. solchen wichtigen Episoden, da ist es ja ganz wichtig. Ja, das ist so leider so ein bisschen das Problem, weil Conan ist ja eine Serie, die jede Woche rauskommt. Und da wird immer wahrscheinlich abwechselnd gearbeitet. Also mal das Zeichenteam, das besser zeichnet und dann wieder das, das schlechter zeichnet. Und ich nehme an, die können sich einfach nicht so abwechseln, dass sie sechsmal hintereinander dem guten Zeichenteam eben die Arbeit überlassen und dann sechs dem schlechten oder so. Also andererseits wollen sie natürlich das auch so machen, dass es nicht so Abschnitte gibt von sechs Episoden, die schlecht gezeichnet sind. Weil dann verliert die Serie wahrscheinlich ein bisschen an Zuschauern und so. Deswegen machen sie es so häufiger, dass immer zwei Episoden gut gezeichnet sind, dann wieder zwei schlecht oder drei, wie auch immer. Ja, aber es ist schon deutlich der Qualitätsunterschied. Also bei den Charakteren. Die Hintergründe sind ja immer gleich. Also Big Ben zum Beispiel. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie das irgendwie absichtlich schlecht zeichnen. Zum Beispiel Kogoros spitze Nase, die steht ja sowas von hervor. Da werde ich, wenn ich der Produzent wäre oder Zeichner, hätte ich, glaube ich, 10-mal schon nachgebessert an dieser Stelle, dass das ja nicht so komisch aussieht. Ich habe mir die, ja, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit die haben oder, aber das finde ich doch ein bisschen grausam. Ja, kann sein, dass sie unter Zeitdruck stehen und dann sehr wenig Zeit haben irgendwie für Qualitätskontrolle. Mir fällt es auch oft auf, dass die Augen irgendwie so leicht schielen oder so Kleinigkeiten, also was eigentlich sehr leicht auffällt. Naja, gut. Aber dahingegen als positiven Punkt kann ich mal nennen, dass die Gegend wirklich sehr originalgetreu dargestellt ist. Also ich war auch schon mehrmals selber in London und kann dann nur bestätigen, dass Gosho Aoyama und auch die Produzenten selber da gute Arbeit geleistet haben. Gosho hatte ja vorher, bevor der Manga-Fall veröffentlicht wurde, immer einige Pausen eingelegt. Da hatten sich die Fans ja schon gefragt, wo er denn jetzt drüber recherchiert und das war dann ja London. Da merkt man das auch eindeutig, dass er da gut gearbeitet hat und dass er sich auch wirklich Mühe gegeben hat, den Fall so originalgetreu wie möglich nur zu schaffen. Und auch bei den Produzenten des Animes merkt man, dass die selber wahrscheinlich in London waren. Da gab es ja auch noch einige Szenen, wo so ein bisschen was von London gezeigt wurde, auch so ein Überblick von oben. Da ist, also ich für mich eindeutig erkennbar, dass sie sich da mit London auseinandergesetzt haben. Ich weiß nicht, ob die das über irgendwelche Online-Kartenprogramme sich das angeguckt haben oder ob die da wirklich da vor Ort waren. Also ich nehme einfach mal an, dass sie vor Ort waren und spreche hier mal meinen Respekt vor den Produzenten aus. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, jetzt, nachdem ich hier mal Sherlock Holmes gelesen habe, ist natürlich das mit dem The Valley of Fear, was da auf dem Boden stand und so, eindeutig habe ich jetzt ein bisschen eine Verbindung zu aufgebaut und dann kann ich auch nur jedem jetzt hier empfehlen, wenn man die Episoden gesehen hat, sollte man auf jeden Fall auch Sherlock Holmes teilweise ein bisschen gelesen haben, wenn man was damit anfangen kann. Ist aber, denke ich, von immer mal ein bisschen hilfreich, genauso wie auch schon beim vorigen Fall mit dem Dämonenhund. Da gab es ja auch so einen schönen Sherlock Holmes-Fall dazu. Wir hatten auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, zu dem Fall. Ja, klar. Sherlock Holmes ist natürlich die große Vorlage und das große Vorbild für Conan. Von daher gibt es da immer wieder Anspielungen, die Gofo Aoyama da in die Serie einbringt. Denn es ist immer von Vorteil, wenn man die Serie so ein bisschen kennt, also so ein bisschen gelesen sich da hat, so ein bisschen eingelesen. Ach so, und ich habe noch einen Kritikpunkt jetzt an Episode 617, eigentlich einen ziemlich großen, der so ein Atmosphärekiller für mich war. Und zwar finde ich sehr unlogisch, warum Conan da, als Ran rausfindet, dass Shinichi in London ist, dann vor ihr flieht. Also, weil eigentlich müsste er gar kein Problem damit haben, weil Ran ja weiß, dass Conan in London ist und deswegen müsste er eigentlich nicht fliehen. Aber er meint dann trotzdem zu Agatha, dass sie weglaufen sollten. Ich könnte es mir jetzt nur so erklären, dass sie angesagt haben, dass sie beim London Eye sind, obwohl sie eigentlich näher beim Big Ben sind. Aber das ist eigentlich für mich kein Grund, weil bis Randa von Diana Kingston dahin gegangen ist, hätten sie ja locker problemlos vom London Eye bis zur Brücke da beim Big Ben laufen können. Das wäre kein Problem. Von daher finde ich das so ein bisschen sehr unlogisch. Und ich denke, das ist nur dazu da natürlich, damit dann Conan so eine Konfrontation mit Ran hat. Und dann eben in diese Telefonzelle sich flüchten muss. Ja, und dann wissen wir ja, was passiert. Also, dann kommt ja Ja. wieder die große Gegenüberstellung. Dürfen wir ja noch gespannt sein, wie es dann weitergeht in den nächsten Episoden. Aber ich denke auch mal, dass sich Aoyama da schon was bei gedacht haben wird, wenn er das so gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im Manga genau war. Ich denke mal so ähnlich. Aber wenn er jetzt, er hat glaube ich schon längere Zeit in diesem Fall gearbeitet. Ich nehme an, 2, 3, 4 Monate mindestens. Und dann will sich nicht irgendwas, die nicht irgendwie einfach da durch die Gegend geschickt haben, ohne irgendwelche Gründe. Ich glaube mal, dass da irgendwas dahinter steckte. Oder beziehungsweise, wir kommen jetzt einfach nicht drauf, was denn der Grund dafür war. Also ich komme auf jeden Fall nicht dahinter. Deswegen ist es für mich noch unlogisch. Ich weiß nicht. Gut, der nächste Punkt ist dann die Episode 618, die ja noch nicht gelaufen ist. Die Offenbarung von Holmes in Klammern Satan. Das geht dann damit weiter, dass wir halt im nächsten News-Podcast darüber berichten werden, wenn wir die Episoden auch schon gesehen haben und ja, ausführlich unsere Meinung dazu kundtun werden, wie wir es jetzt schon über die beiden vorigen Episoden getan haben. Genau. Ach so, und noch nachgereicht zur Episode 617 wäre meine Bewertung 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also es ist weiterhin unterhaltsam, aber der Zeichenstil und dieser eine Atmosphäre-Killer machen die Episode für mich so ein bisschen runter. Ach ja, da kann ich mich auch noch kurz anschließen mit den 3 von 5 Detective Voice Abzeichen. Sind zwar ein bisschen andere Gründe, aber im Prinzip das gleiche. Okay, dann haben wir auch noch den Episodenplan für den Juni jetzt bekommen. Also ja, demnach wird ja der London-Fall in mindestens 6 Episoden umgesetzt werden, eben weil bis zum 25. Juni immer noch die Episoden nach dem London-Fall benannt sind. Und die Episode am 25. Juni hat ja den Beititel Null ist der Anfang. Und ich gehe davon aus, es ist dann die letzte Episode, also die sechste ist es ja, dass es die letzte Episode zum London-Fall ist, eben weil Null ist der Anfang. Also diese Redewendung kommt so auch im letzten Manga-Kapitel vor. Deswegen wird es wahrscheinlich auch die letzte Episode zu dem Fall sein. Ja, und ich finde es auch eigentlich ganz angenehm, dass es, ich sag mal, nur 6 Episoden sind. Also 7 wäre schon das ultimative Maximum für mich gewesen. Aber normalerweise sind ja Fälle mit 4 Episoden schon sehr lang und da kommen dann auch immer viele Rückblenden, die nervig sind. Also 6 Episoden finde ich eigentlich ganz anständig gelöst. Eben weil es kein Special gibt, ist die Lösung also gut vertretbar, denke ich. Das sehe ich auch so. Also ich denke mal, über 6 Episoden wären da auf keinen Fall drin gewesen. Ich glaube, ich habe auch schon früher mal darüber spekuliert, oder wir beide, wie viele Episoden das denn werden könnten und dass es jetzt 6 Episoden sind. Ich meine, das ist so ein, ich denke mal, das ist ein guter Mittelpunkt, Mittelwert, den man dann nehmen kann. Also 4 Episoden wäre für meine Verhältnisse auch ein bisschen wenig gewesen, weil es ja schon früher solche Fälle gab, wo das dann mit 4 Episoden abgehandelt wurde. Und ich denke mal 7 oder 8, das sind das doch ein bisschen heftig, dass man sich ja 2 Monate mit so einem Fall auseinandersetzt. Wie es ja auch schon im Manga teilweise der Fall war, wo man dann ja 3 Monate fast dahinter hing. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da gab es jetzt wieder 4 neue Kapitel zu bestaunen. Zu Beginn gab es das Kapitel 775, was auf Deutsch übersetzt in etwa die Video-Webseite heißt. Ja, was ich dazu sagen kann, ist natürlich, dass Okia auftaucht und Okia auftaucht und Okia auftaucht. Also von daher ist das schon mal ein super Kapitel. Und ich kann Und sagen, Zira auftaucht, Zira auftaucht und Zira auftaucht. Wobei das ja in letzter Zeit nicht so ungewöhnlich ist. Natürlich Eokia, weil sie ja jetzt immer dabei ist. Aber ich finde es doch immer spannend, weil sie ja ein neuer Charakter ist und man noch einiges über sie erfahren will. Während Eokia meistens ja nur der stumme Beobachter ist und man schon ja. weiß, dass er eigentlich nur ja, im Hintergrund irgendwie mysteriös steht. Aber das meistens wahrscheinlich kann man da nichts groß erwarten von ihm. Das ist auch gerade der spannende Punkt. Also, ich finde das ein super Kapitel und der Fall, der ist auch sehr mysteriös zum Anfang aufgezogen, mit ja eben wie gesagt Okiya und dann auch noch Sera. Und ich bin mir nicht ganz so wirklich sicher, ob sie sich wirklich kennen. Ich meine, die Sera macht zwar Andeutungen auf Shinichis Haus, weil sie eben über Shinichi nachforscht, wie man auch schon in früheren Kapiteln gemerkt hat. Und das Okiya, der Meinst du ist jetzt, eben. ob, Entschuldigung, meinst du jetzt, ob Sera Shinichi kennt oder ob Nein, Sera ich meine, ob von Sera und Tsubaku Okiya, kennt? da gab es ja die Spekulation mit Sera und Okiya, dass sie sich vielleicht schon irgendwo begegnet sind, wie es ja jetzt auch Naja. später in Kapitel 778 mit Sera und Kamel der Fall ist, aber da kommen wir dann später dazu. Ja, der Fall ist auf jeden Fall sehr mysteriös am Anfang aufgezogen und dass dann Okiya da am Fenster steht, das ist für mich eigentlich nur damit zu erklären, dass er da zufällig rumsteht. Ich glaube nicht, dass er vom geschlossenen Fenster aus die Diskussion zwischen Sera und den beiden Detective Boys da mitverfolgen kann. Es sei denn, natürlich, er hat da irgendwo wieder Wanzen angebracht, die mit denen er dann das Gespräch verfolgen kann. Ja, andererseits, Okia beobachtet ja später auch irgendwie die Detective Boys da auf der Straße. Und ich glaube schon, dass er da irgendwie so vom Fenster aus immer um die Ecke lugt und guckt, was Hera vielleicht da macht oder so. Und ich denke schon, dass er sie irgendwie beobachtet. Und was natürlich sehr mysteriös ist. Man möchte natürlich wissen, in welcher Verbindung die stehen, Hera und Okia. Und ob die sich eben kennen, wie du meintest. Ja, wobei ja mit den Detective Boys und Okiya, der ihnen gefolgt ist, da noch immer die Theorie besteht, dass er einfach einen leeren Kühlschrank hatte und deswegen einfach mal im Baker-Supermarkt einkaufen wollte. Da bin ich immer noch sehr überzeugt von. Ich weiß ja nicht. Also, auf jeden Fall ist das schon mal ein sehr mysteriöser Anfang des neuen Falls oder beziehungsweise jetzt schon alten Falls gewesen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass Sera in irgendeiner Verbindung zu Ace steht, der ja in die Vereinigten Staaten gegangen ist. Ja, das war mein erster Gedanke dazu und den ersten Gedanken, den soll man immer sich aufbewahren und immer wieder dran denken und das mache ich jetzt auch. Und sie steht in irgendeiner Verbindung zu Eske, wobei ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, ob sie denn überhaupt wirklich ein weiblicher Charakter ist, was ja auch immer wieder angespielt wird in den vorigen Kapiteln schon und in den folgenden auch noch mit ihren Brüsten und was weiß ich was. Ja. Ja, stimmt, es gab ja wieder diesen Running Gag. Sogar die Detective Boys haben ja diesmal Sera darauf angesprochen, auf ihre ja, fehlende bzw. nicht zu sehenden Brüste. Also. Aber Sera hatte da, glaube ich, ganz gekonnt geantwortet, irgendwie, dass sie irgendwann schon rausploppen werden oder so. Also, das war ganz Genau. lustig. Wieder immer sehr unterhaltsam. Hat Okiya, sage ich schon, Aoyama sehr gut gemacht. Die Kapitel jetzt Jo, finde ich aktuell. auch. Also, da waren so ein paar Witze wieder dabei, was man so in letzter Zeit, will ich fast sagen, ein bisschen vermisst hat. Auch zum Beispiel, dass Genta den Fußball da in Agathas Haus in den Kochtopf mit dem Curry reinkickt und das dann Ayumi bespritzt wird. Das war schon sehr lustig, natürlich, die arme Ayumi, aber es war lustig. Und auch interessant war, dass es eine Duschszene mit Ayumi gab. Also das hatten wir, glaube ich, schon mal mit dran, immerhin. Immerhin. Und auch sehr abwechslungsreich, finde ich, und schön, dass es diesmal ein Entführungsfall ist, weil Ayumi wird ja entführt. Und meistens sind es ja eben Mordfälle in Conan, wo es dann drei Verdächtige mit einer Amtsbox gibt und man muss mal raten, welcher der drei war es. Und diesmal ist es eine Entführung und man will eben wissen, was dahinter steckt. Also von daher sehr schön, mal was anderes. Und sogar kommt die Vermutung auf, dass die Organisation irgendwie dahinter stecken könnte. Also ich würde dem ersten Kapitel 5 Detective Boys Abzeichen geben, ausnahmsweise, weil ich es sehr gelungen finde. Also es ist eigentlich perfekt gemacht. Aber dem Fall als Ganzes nur 3, weil ich ja nicht ganz so gut fand. Mal was anderes auf jeden Fall, aber ich würde ihn jetzt nicht groß in Erinnerung behalten, denke ich. Ich schon, vor allem weil Okja darin vorgekommen ist. Und dementsprechend gebe ich hier auch 5 Detective Boys Abzeichen und 5 Okja-Brillen noch dazu. Da haben wir gleich die volle Portion. Wobei dann das Ende, also Kapitel 776, kriegt von mir auch so viele Detective Boys Abzeichen und Okja-Brillen. Und ich kann auch noch alles Mögliche dazu tun, wenn ihr das wollt. Kapitel 777, also das letzte Kapitel in diesem Fall, ohne Okja diesmal, ist ja Das dann doch kriegt dann nicht. nur ein Detective-Boys-Abzeichen, Ist oder? dann, ja, genau, ist dann doch nicht so gut geworden, aber ich find's durchschnittlich und ich meine, was will man als Auflösung anderes erwarten? Dass die Organisation dabei war, wusste ich von Anfang an, also dass sie nicht dabei ist, das habe ich mir einfach eigentlich von Anfang an gedacht, weil das ja mit Agatha, dass sie den da am Leben lassen, das wäre ja ein bisschen untypisch für die Organisation. Und von daher gebe ich dem letzten Kapitel einfach mal 3 von 5 Detective Voice Abzeichen und keine einzige Okia-Brille. Wobei es ja am Ende auch noch mit Cera noch eine gute Überleitung praktisch auf den nächsten Fall gab, wo sie da am Computer sitzt und das Video mit Ei löscht. Ich weiß nicht, ob sie es von ihrem Computer löscht. Ich denke mal, dass sie es sich runtergeladen hat oder so. Und ja, dementsprechend ist man natürlich jetzt, wie du schon sagtest, gespannt, was denn, in welcher Verbindung denn Cera mit irgendwelchen Charakteren steht. Und da wird das Ganze natürlich gleich nochmal wieder mit Kapitel 778, dem nächsten Fall, wer ist der berühmte Detektiv, angeheizt. Und da gibt es gleich wieder einen Wettstreit zwischen Heiji und Shinichi, wie es den ja auch schon öfter mal schon gab. Und das Ganze erinnert mich natürlich wie schon so oft hier in diesem Podcast wieder an Subaru Okia, der ja auch schon so einen lustigen Detektivwettstreit rund um Papierflieger mit Shinichi Kodo hatte, wo dann auch Conan Edogawa den Fall für Shinichi lösen durfte, beziehungsweise ist ja eigentlich die gleiche Person. Und diesmal ist eigentlich der einzige Unterschied, dass dann eben Conan auch vor Ceras Augen praktisch wieder da aktiv ist, wo Cera dann wahrscheinlich das alles wieder angestiftet hat, damit sie sehen kann, wie denn Conan, was denn Conan jetzt wieder macht. Und sie ist ja generell sehr hinter Conan her. Und diesmal ein Charakter, der nicht wirklich hinter Ei her ist, sondern hinter Conan. Das ist auch mal wieder was Neues im Vergleich zu Wermut. Ja, und ich finde es auch sehr interessant, dass Sera jetzt dabei ist wieder bei diesem Wettstreit. Vor allem, wie du schon meintest, weil sie eben, ja, sie könnte so merken, dass Conan gegenüber Heiji gar nicht so wie ein Kind wirkt und in seinem Ehrgeiz dann vielleicht auch, also Heiji ist ja Conan am Schluss des Falls so ein bisschen voraus des ersten Kapitels. Und da will natürlich Conan nicht hinterher wirken und der will natürlich mithalten mit Heiji. Und dann wird schon schwierig wahrscheinlich für Conan immer noch so wie ein Kind zu wirken. Also es könnte auf jeden Fall interessant werden. Und bei Heiji könnte ich auch noch rausrutschen, dass er wie immer, so oder einige Male, wieder Kudo sagt. Und dann könnte Sera auch wieder ein bisschen was schlussfolgern und dann wird das wahrscheinlich. Ja, genau. Das macht Ja. der Heiji auch immer gerne und oft. Vor allem, um ihn zu ärgern. Und dann weicht er mal auf irgendwelche anderen Wörter aus, von Kudo aus. Wenn er das dann unbeabsichtigt macht, ja, es wird lustig, denke ich. Ja, ich würde mal sagen, das läuft jetzt alles auf die große Konfrontation in Kapitel 800 hin, die es dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder geben wird. Was ich noch sehr interessant fand, ist natürlich, dass hier unser aller FBI-Agent Kamel mit dabei war. Ist übrigens mein Lieblings-FBI-Agent. Das fand ich schon sehr interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da im nächsten Kapitel vielleicht James Black oder so, obwohl ja Kamel hier alleine dabei war, vielleicht im nächsten Fall James Black und Jodie Starling wieder mit dabei sind. Die hatten ja auch schon lange keinen Auftritt mehr. Man erinnere sich, das war Anfang der 700er Kapitel beim Fall mit der Ja, Organisation. da wird sich Meguria aber freuen, wenn dann noch mehr unbefugte Personen am Tatort sind. Hat ja schon bei Genau. Kogoro den Witz gemacht. Auch wieder sehr lustig, dieses Kapitel übrigens, wo du es jetzt gerade schon ansprichst. Und ich fand es auch gut, dass Takagi und Megurei mal wieder von Anfang an bei so einem Fall dabei sind und dass nicht eben Conan und so gleich wieder über so eine Leiche stolpern, sondern diesmal Kasua einfach so einen Fall bemerkt und dann die Polizei schon anwesend ist. Die Polizei ist ja auch aktuell sehr in den Hintergrund gerückt, nachdem es, glaube ich, Das letzte, was glaube ich groß mit der Polizei war, ist, wo Inspektor Chiba sein oder die Jugendfreundin da getroffen hat, in Kapitel 742, meine ich, und 41. Das ist jetzt auch schon wieder rund 30 Kapitel her oder 35. Da wird es auch mal wieder Zeit, dass die Polizei mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird. Und dann jetzt mit, wenn die von Anfang an dabei sind, ist es natürlich umso besser. Ja, also mir gefällt es auch wunderbar, dass Gosho jetzt in letzter Zeit sehr oft von diesem Standardschema abweicht, also dass Conan und Co. über so eine Leiche stolpern und dann es drei Verdächtige gibt mit Namensbox. Und in dem Fall ist ja sehr besonders, dass es gar keinen direkt genannten Verdächtigen gibt. Also die Restaurantbesucher sind in gewisser Weise alle die Verdächtigen, aber es wird eben keiner direkt vorgestellt mit Namensbox und also es gibt noch keine Indizien und so. Nicht wirklich. Vielleicht war es einer der Hauptcharaktere, also Sera könnte ich mir da schon so ein bisschen. Nein, ich Oder glaube. Kamel mit einem bösen Blick. Kamel wird, glaube ich, keiner Pflege was zuleide tun. Der sieht nur so ein bisschen so aus. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt interessant, wie es weitergeht. Einerseits für den Fall, wie es da weitergeht, welche Verdächtigen denn zum Vorschein kommen oder ob es doch ein Selbstmord war, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und wie sich das zwischen Sera und Kamel entwickelt. Also Sera war ja schon ganz interessiert daran, dass Kamel ein FBI-Agent da ist. Und Kamel andererseits meint ja, Sera wohl schon mal gesehen zu haben früher. Also es wird, denke ich, sehr interessant. Und auch, dass Conan eben seine Identität da irgendwie riskieren könnte. Vor allem jetzt voran. Und eben weil Hedwig ihn ärgert die ganze Zeit damit mit Kudo und dass Sera Ja, dann auch ja. gleichzeitig misstrauisch ist. Also das ist sehr interessant alles, finde ich. Ja, Heiji hat ja hier den großen Vorteil in diesem Fall praktisch, wie du auch schon gesagt hattest. Und dass Kamel jetzt hier auch Sera kennt, da bin ich mal sehr gespannt, ob denn Aoyama wieder von früher, aus früheren Organisationsfällen, noch so eine Wissenslücke so offen gelassen hat, wie das damals mit Akemi Miyano war, die dann ganz, eigentlich ganz am Anfang aufgetaucht ist, so Kapitel, ich weiß gar nicht, was das war, 20, und dann bei Kapitel 500 irgendwo rauskam oder 600, dass sie dann irgendwie mit Shuichi Akai eine Verbindung hatte. Und solche großen Mysterien gibt es ja in Detective Conan immer noch von ganz früheren Fällen. Ich könnte mir da auch vorstellen, dass Sera da vielleicht noch irgendwie mit reinspielt. Es gab ja auch mit Kamel schon so eine Szene, wo er ja Akai aus der Organisation geschmissen hat, indem er ihn da verraten hat, als er sich mit einem anderen höheren Organisationsmitglied treffen wollte und das FBI das belauschen wollte. Vielleicht hat Aoyama auch deswegen Kamel genommen. Oder eben, weil der auch schon im Kaufhausfall da beim letzten großen Treffen, sag ich mal, das war, glaube ich, in Episode 500, ja, um die Episode 500 rum, wo dann Kamel ja da als Verdächtiger galt in diesem Bring My Tux-Fall. Ach ja, insgesamt kann ich dem ganzen Fall 5 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Und diesmal auch wieder keine Nokia-Brille, weil der auch wieder nicht mit dabei ist. Aber trotzdem 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also super Fall. Auch dass Kamel mit dabei ist, eigentlich liefert der Fall für jeden etwas. Sera ist mit dabei. Heiji, Kazuha, da wird sich Sarah bestimmt sehr drüber freuen. Also von allen Seiten her super Fall. Und auch dass es der Selbstmord, eigentlich der Selbstmord, es gab ja schon früher immer solche Fälle mit Zyankali, ich glaube 3, 4 Stück hintereinander. Das ist jetzt eigentlich hier, tut jetzt gar nichts zur Sache. Es ist einfach nur toll, dass dieser Fall mal von der anderen Seite aufgerollt wird, wie du auch schon sagtest. Und das ist einfach super, finde ich. Ich kann keinen einzigen Kritikpunkt entdecken, bis auf, dass die Detective Boys nicht dabei sind und Okja natürlich auch nicht dabei ist. Aber ich meine, was will man mehr? Das ist ein super Und die Fall. Ich freue Organisation mich. nicht dabei ist und nee, also. Wenn die Organisation mal plötzlich wieder auftaucht, das gibt's ja eigentlich so gut wie nie in diesen aktuellen Kapiteln jetzt mehr. Da wird ja immer vorher Ja. angekündigt und dann tauchen sie erst wieder auf. Hat der eher Tradition, dass es jetzt immer in den 100ern Kapiteln passiert, also 700 war es, also wahrscheinlich 800, wie du meintest, wieder. Aber es wäre schon jetzt Überraschung genug, dass überhaupt Kamel jetzt mal auftrat und das noch alleine, also ich fand schon sehr erstaunlich und freue mich natürlich riesig. Und ich schließe mich auch an, ich gebe dem Fall auch, also dem ersten Kapitel auch 5 von 5. Also in allen Belangen, denke ich, nahezu perfekt gemacht. Und steigert natürlich große Vorfreude und ja. Sind wir mal gespannt, wie es dann weitergeht. Werdet ihr dann auf jeden Fall auch im nächsten News-Podcast dann hören, der dann im kommenden Monat wieder veröffentlicht wird. Und damit sind wir jetzt auch schon praktisch durch mit allen News über die Serie Detective Conan. Da wollen wir noch einmal schnell einen Blick in unsere Glaskugel werfen, was denn so im nächsten Monat alles so Interessantes ansteht. Da haben wir zum einen einmal einen Podcast in Planung über den neuesten Band 69, der ja in einigen Tagen hier in Deutschland erscheinen wird, beziehungsweise wenn ihr den Podcast etwas später hört, dann ist er schon lange raus. Und wir werden dazu einen Podcast aufnehmen am 15. Juni mit N 2011. Ab 17 Uhr geht's ja los und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne hier in den Kommentaren bei uns melden. Wir werden dann Kontakt mit euch aufnehmen und mal schauen, ob ihr dann auch im Themenpodcast mit dabei sein könnt. Ja, Voraussetzung ist ja eigentlich nur, dass man den Band gelesen hat, nicht? Also. Genau, und dann eben ein Mikrofon, das einigermaßen ordentlich ist und sonst eben TeamSpeak 3, über das wir aufnehmen. Das kann man sich kostenlos im Internet für alle Betriebssysteme runterladen, die so gängig sind. Also von daher eigentlich keine große Hürde. Und natürlich braucht ihr auch Zeit an dem Tag, wann wir dann aufnehmen. Das ist ein fixer Termin, der wird nicht mehr geändert. Also tut leid für alle, die gerne dabei wären und an diesem Tag keine Zeit haben oder um diese Uhrzeit. Wir werden auch jetzt öfter mal ankündigen, wenn wir ein paar Themen haben, über die wir einen Podcast aufnehmen wollen, dass ihr dann auch die Chance habt, dabei sein zu können. Wir werden auch in den kommenden Wochen noch einen über Masumi Sera machen, wenn sich dann die Gelegenheit dazu ergibt. Genau. Und dann gibt's auch noch im nächsten Monat eine neue OVA, Original Video Animation oder Original Video Animation. Das ist schon die 11. aus der Serie Detective Conan. Und ich glaube, die wird am 23. Juni erscheinen. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher. Ich bin mir aber sicher, dass Subaru Oki auf jeden Fall darin auftauchen wird. Und dass es irgendwas mit dem London-Fall zu tun haben wird. Also, wie ich auch schon vorher sagte, mit meinen Spekulationen. Mit den bekannten Spekulationen, als der Manga-Fall rund um den London-Fall rausgekommen ist. Da gab es ja die Spekulation, dass irgendwie die Organisation darin verwickelt sein könnte, weil Conan ja nach London geht und dann könnte man mit Ai in Tokio irgendwas anfangen und die irgendwie wieder verschleppen und töten, was ich was. Ich bin mal gespannt, was die Anime-Produzenten sich da ausgedacht haben mit Subaru Okiya. Ich glaube aber nicht, dass es da irgendwie wieder so eine Handlungserweiterung gibt, wie bei einigen Kinofilmen. Es gab es ja in den OVAs eigentlich noch nie, soweit ich das weiß. Ich habe die ja zum größten Teil alle noch nicht gesehen. Von daher will ich mir jetzt hier nicht so ein großes Urteil erlauben. Ich denke mal aber, dass es auch in dieser OVA keine wirkliche Handlungserweiterung geben wird, die abseits von Aoyamas Vorstellung ist. Also wenn, dann hat er es auf jeden Fall ja den Anime-Produzenten aufgetragen, hier eine OVA zu machen, wo es dann mit der Handlung weitergeht zwischen Subaru Okiya und ich schätze mal, dass er dann auf Ai treffen wird. Nehme ich einfach mal an. Das ist ja eigentlich klar. Wer soll denn sonst noch in London sein? In London sage ich schon, Tokio sein, den man da besonders treffen kann. Ja, also ich muss ja sagen, ich würde eigentlich alles Mögliche erwarten für eine OVA. Ich meine, das ist ja eine Veröffentlichung, die nicht wirklich an die Hauptstory gebunden ist, weil sie eben zusätzlich ist. Wenn man zum Beispiel sich die erste OVA schon anguckt, wo da Cronin auf Jaiba und Kaito Kid trifft gleichzeitig, das war ja schon ziemlich verrückt und so. Also die können sich da schon allerlei einfallen lassen und haben da viele Freiheiten, denke ich. Insofern halte ich es gut für möglich. Warum nicht, dass man dann so eine Nebengeschichte macht, irgendwie zum London-Fall und eben, dass sie auch Subaru Okiya da einbinden. Und dann müssen sie es auch, denke ich, nicht groß mit Gosho absprechen. Also mal sehen, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie vielleicht auch in den 15. Film mal einbauen oder in den 16. oder was ich was. Ich denke mal, dass er noch einige Zeit uns begleiten wird durch die Welt von Detective Conan und nicht so schnell wieder abhauen wird wie Eske oder irgendjemand anders, der da unfreiwillig ermordet wird. Ja, stimmt, Eske ist ja wirklich irgendwie plötzlich einfach spurlos verschwunden nach Amerika. Bei der neuen OVA jetzt glaube ich, dass okay, einfach nur wieder irgendwie am Fenster rumstehen wird und gucken wird. Sehr mysteriös. Also ich denke nicht, dass er da groß irgendwie was sagen wird. Dafür ist, denke ich, auch die Episode nicht so lang. Also es ist ja eigentlich wie eine Standard-Episode um die 20 Minuten, diese OVA. Stimmt. Ich denke immer, das geht ein bisschen länger oder eine Stunde oder so. Aber das ist ja in der Tat nur eine halbe Stunde. Ja, ach so, und mal sehen überhaupt, was denn Ais Geheimnis sein wird. Also es wird wahrscheinlich irgendwas relativ Banales sein und nichts mit der Organisation zu tun haben. Aber mal sehen, wer weiß, ist auf jeden Fall mal Wahrscheinlich interessant. wieder so irgendwas wie beim Magic 5, wo die dann Heiji die ganze Zeit ausquetschen oder so. Irgendwie sowas, ja, Banales, wie du schon sagtest. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es sei denn natürlich, es hat wirklich einen großen Stellenwert in der Serie auch, dass jetzt hier irgendwas passiert wird zwischen Ai und Okiya. Naja, wir werden sehen und dann auch im nächsten News-Podcast darüber berichten. Wir können jetzt hier natürlich allerlei Theorien aufstellen. Ja, die kommt ja am 23. Juni raus, also denke ich, dann berichten wir dann drüber im nächsten Podcast, dann ist sie ja schon lange draußen. Genau, das werden wir dann auf jeden Fall tun. Oder wir vertrösten euch auf den nächsten News-Podcast. Das werden wir dann euch im nächsten News-Podcast dann berichten, wenn es dann was dazu über berichten gibt. Naja, damit möchte ich den Podcast dann für heute auch beenden, weil ja wir einiges zu diskutieren. Und ja, wie immer mein Hinweis, schreibt uns in die Kommentare, beantwortet meine Fragen, die ich ja am Anfang des Podcasts gestellt habe und abonniert uns auf iTunes. Wir sind dort anwesend. Einfach oben rechts Conncast eingeben, dann findet ihr uns eigentlich recht schnell. Da gibt es zwei Version, falls ihr das seht, dann ist es das auf jeden Fall mit dem Logo. Das andere ist eine falsche Version von uns. Und ansonsten ja, Kommentare, folgt uns auf Facebook, Twitter findet ihr hier rechts als auf unserem Newsblog. Besucht das Wiki, Forum, Newsblog. Jetzt habe ich eigentlich alles durch und wir sind auch übrigens auf YouTube zu finden und auf Animax. So, damit habe ich jetzt alles durch und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, Wiederschauen.